Monday Night Raw am Montag, großartige Show gewesen. Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Eine der besten Raw-Ausgaben ja in den letzten 2 Monaten, würde ich mal sagen. Großartig natürlich Mark Henry, was für eine schauspielerische Leistung. Phänomenal gemacht, der Aufbau super. Das ist eine richtige Pro-Wrestling-Storyline, finde ich wirklich großartig, wie sie das mit John Cena und Mark Henry aufbauen für Money in the Bank. Und gerne kann auch Mark Henry da den Titel gewinnen und beim SummerSlam dann wieder verlieren. Vermute aber, dass es nicht so kommen wird. Müssen wir mal abwarten. Die Geschichte mit John Cena und Daniel Bryan ist für mich auch noch nicht ganz vom Tisch. Man hat das so ein bisschen angeteased bei der Raw-Ausgabe. Ich gehe davon aus, dass Daniel Bryan im Money in the Bank Match stehen wird. Und vielleicht gewinnt er es ja und casht dann ein oder weiß der Kuckuck. Also John Cena, Daniel Bryan für den SummerSlam würde ich noch nicht wegstreichen. The Shield gegen Undertaker und Kane für den SummerSlam hingegen finde ich ist relativ in trockenen Tüchern. Man sieht das jetzt, Kane steht ganz alleine da, wird von The Shield abgefertigt und der schreit förmlich danach, dass in Zukunft dann irgendwann der Undertaker auftauchen wird und seinem Bruder zur Hilfe eilen wird. Was war sonst noch wichtig? Natürlich Brock Lesnar, der jetzt mit CM Punk dann die Fehde beginnen wird. Ich denke mal, sie werden bei Money in the Bank und beim SummerSlam ein Match bestreiten. Gehe ich jedenfalls mal davon aus. Auch hier, großartig gemacht, CM Punk, der einfach nur sagt zu Paul Heyman, ey, ich bin nicht dein Klient oder du bist nicht mein Agent, so muss man es eher sagen. Ich gehe allein zum Ring, lass mich einfach mal in Ruhe. Und Heyman ist so angepisst, dass er den besten Mann aus seinem Stall sofort auf CM Punk loshetzt. Also Heyman und Punk waren ja die besten Freunde, aber wenn du dann Paul Heyman einmal blöde kommst, dann schickt er sofort Brock Lesnar und der vermöbelt dich. Auch das finde ich großartig gelöst seitens der WWE. Glaubhaft, toll gemacht, auch mit der Aktion, dass er sich das Mikrofon erstmal nimmt und andeutet, er will ja eine Promo halten, der gute Brock Lesnar. Macht das dann nicht. Fand ich gut. Die McMahon-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da werden wir nicht viel Spaß mit haben. Ich glaube, es wird ein riesen Bullshit werden und geht mir auch jetzt schon tierisch auf den Sack. Auch diese Aktion wieder von Stephanie McMahon, die komplette Diven Division einfach wieder niederdrischt, möchte ich mal fast schon sagen. Also einfach nur durch ihre verbale Anwesenheit. Fand ich nicht so gut gelöst, aber damit kann ich natürlich leben. Jetzt geht mir so ein bisschen schon wieder die Zeit aus, das ist der Nachteil bei Audioboo. Aber vielleicht finde ich auch noch heraus, wie man diese 3 Minuten ein bisschen verlängern kann. Ja, was war sonst noch? Dolph Ziggler, der Alberto Del Rio attackiert, der Del Rio Heel-Turn, großartig. Ich weiß nicht, wie lange Del Rio jetzt Face war, aber all die ganzen Monate hat er hier mit einer Promo wieder weggemacht. Großartiger Heel und 15 Sekunden habe ich noch. Leute, wenn ihr Spaß daran habt an diesen kleinen Audioboos, dann retweetet die doch auf Twitter @RickyPalm, Ricky R-I-K-Y. Und sorgt dafür, dass auch andere Wrestling-Fans das zu hören bekommen. Es wird auch zu Apps und allem anderen möglichen Blödsinn in Zukunft Audioboost geben. Viel Spaß damit und tschüss!